Die Literatur, die Barbarei und die Liebe. In Memoriam Marcel Reich-Ranitzky. Durch die Sendung führt Knut Kortzen. Als ich im Telefonbuch die Eintragung in Hamburg vor 30 Jahren wünschte, neben meinem Namen Kritiker, wurde das verweigert. Man bot mir an, Journalist oder Schriftsteller, beides behagte mir nicht. Kritiker hat man abgelehnt, dann sagte ich Literat, dann hielten die mich für wahnsinnig. Ich bin nicht einverstanden mit Frau Löffler. Wir sollen alles mal vergessen, was da war, und uns auf den Text des neuen Romans konzentrieren. Sie hatten ihm nichts zu essen gegeben. Und wenn er Hunger hatte, da war er sehr krank. Dieser Deutsche, der Teufel soll sie alle holen, ist der mutigste von ihnen. Er hat Angst, aber er schämt sich nicht. Mein erstes Buch über eine Generation her hat Reich gelobt, das zweite, ein umfangreicher Roman, vernichtet. Er nannte mich, abschätzig gedacht, einen grünen Heinrich, was heutzutage fast ein wenig hold klingt. Von der Qualität seines Stils her, von dieser ganz besonderen Qualität seines auch satirischen Schreibens her, war er durchaus eine literarische Potenz. Schlecht ist schlecht und es muss gesagt werden. Hinterher können dann andere mit den Erklärungen und Milderungen kommen. Das ist sie, die sägende, so vielen vertraute und nun verstummte Stimme von Marcel Reich-Ranitzky. Gestern ist der wirkmächtigste deutsche Literaturkritiker im Alter von 93 Jahren in Frankfurt am Main gestorben. Aus Anlass seines Todes widmen wir MRR, wie sein berühmt-berüchtigtes Kürzel lautete, eine Sondersendung. Es werden langjährige Weggefährten wie der Publizist Johannes Wilms zu Wort kommen. Natürlich Autoren, darunter auch einer, der Marcel Reich-Ranitzky als junger Journalist begegnet ist, Maxim Biller. Auf dem Rücken seines ersten Buches steht ein Satz Reich-Ranitzkys, der lautet: »Ich möchte mich zu dieser Art von Literatur lieber nicht äußern.« Ein ungewöhnlicher Satz für diesen Mann, dessen kritisches Temperament, dessen Emphase und Direktheit, dessen Lust am Disput schon zu seinen Lebzeiten legendär war. All diese Eigenschaften lernte kennen, wer das literarische Quartett sah, jene äußerst populäre Sendung, die von 1988 bis 2001, 13 Jahre lang, im zweiten deutschen Fernsehen lief. Dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte. 75 Minuten lang Worte und, wenn's gut geht, ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen, vielleicht auch Gedanken. Sie sagen 60er Jahre. In Wahrheit hat der eigentlich überhaupt keine neueren Erzählstrategien. Also ich finde die überhaupt nicht konventionell erzählt. Das Problem des Orgasmus bei Damen ist immer noch sehr aktuell. Ja, wollte ich nur bemerken, ja? Das ist nicht, wollen wir nicht auf die 60er Jahre beschränken. Nein. Aber Frage, ich möchte eigentlich. Bitte? Es ist vor allem ein Problem der Männer. Ich komme auf mein Steckenpferd zurück, nicht zum ersten Mal im literarischen Quartett. Ich glaube nicht an den großen, umfangreichen Roman heute in deutscher Sprache. Darauf antwortet man mir, aber die Buddenbrooks, ja, ist 90 Jahre her. Ich bin von meiner These überzeugt, sie ist so lange richtig, bis ein Roman entsteht, der sie widerlegt. Also Ihre Theorie kann schon deshalb nicht widerlegt werden, weil Sie Bücher, die in Ihre Theorie nicht hineinpassen, nicht lesen. Gelegentlich doch. Der Not gehorchend lese ich gelegentlich auch die ganz langen Bücher. Oft, Sie haben schon recht, nicht bis zu Ende. Also ich bin kein Märtyrer. Wenn Sie Tom Wolfe, das Fegefeuer der Eitelkeiten, gelesen hätten, hätten Sie ein wunderschönes Beispiel für einen gelungenen New York-Roman. Ich schätze Sie sehr, aber ich habe gesagt, deutsche Romane. Tom Wolfe hat nicht Deutsch geschrieben. Immer kommt man mir mit Russen oder Amerikanern. Und wenn man dann sagt, der Roman ist doch gar nicht so gut, der hat die Übersetzung. Wissen Sie, Max Frisch hat mal eine wunderbare Geschichte geschrieben, wo zwei Leute in der Eisenbahn sitzen. Oh, das ist die im zweiten Tag. Und der eine Mann in der Eisenbahn möchte dem anderen erzählen, wie es in russischen Romanen immer heißt: Ich bin ein unglücklicher Mensch und ich erzähle Ihnen jetzt, wie mein Leben verlaufen ist. Und das würde ja Schuld und Sühne werden oder Krieg und Frieden oder weiß Gott was. Nur die Bahnstrecken sind zu kurz in der Schweiz. Es reicht nicht für den langen Roman. Eine sehr richtige Bemerkung. Es hat etwas mit unserer Epoche und ihrem Rhythmus zu tun, dass man heute 1000 Seiten Roman Romane wie Krieg und Frieden nicht mehr mit Erfolg schreiben kann. Also ich könnte Sie haben nur völlig sagen, recht, damit hat es zu tun. Das ist ein neuer Aspekt, der sogar für die Vereinigung Deutschlands spricht. Die Bahnreisen sind endlich wieder länger geworden. Und ja, aber die freilich, die keine Freunde der Literatur sind, die haben jetzt den falschen Kanal gewählt, die könnten sich dann in dem Folgenden langweilen. Die anderen hoffentlich nicht. Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Marcel Reich-Ranitzky mit der Schlussformel des literarischen Quartetts. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ein Zitat aus Bertolt Brechts »Der gute Mensch« von Sezuan. Das literarische Quartett, jene Sendung, die ihn, den einstigen Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einem Millionenpublikum bekannt gemacht hat. Bei uns im Studio sitzt der Mann, der diese Sendung in den 80er Jahren erfunden hat, der frühere Leiter von Aspekte, nachmalige Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung und Historiker Johannes Wilms. Grüß Gott, Herr Wilms. Grüß Gott. Herr Wilms, Sie haben Reich-Ranitzky entdeckt seinerzeit für das Fernsehen und für dieses Format speziell und dieses Format dann auch entwickelt. Erzählen Sie bitte, wie kam es damals dazu? Ja, wie kam es dazu? Es kam einfach dazu, dass wir eine Literatursendung im Fernsehen hatten, viermal im Jahr, von 75 Minuten Länge, und die hatte keine Einschaltquote. Also die Quote war so, wir haben damals noch nicht so auf die Quote gestarrt, aber die Quote war wirklich so schlecht, dass das auffiel, und dann sagte, das muss sich ändern. Das war die übliche Sache, ein Dichter wurde befragt oder schritt stumm um ein Serum und drunter wurde dann ein Text von ihm gelegt und so. Und das wollten die Leute einfach nicht sehen. Sag ich, das muss man aufmischen. Dann ging Reich-Ranitzky, wurde bei der FAZ als Literaturchef verabschiedet. Dann sagte ich, das ist die Gelegenheit. Ich kannte ihn schon vorher. Wir waren gewissermaßen Nachbarn, weil ich lebte damals in Frankfurt und eher zwei Straßen weiter und wir kannten uns eben. Und dann bin ich zu ihm hinmarschiert und mit meinem Kollegen Dieter Schwarzenau, haben wir ihm gesagt, wir haben das und das vor, eine Sendung von der Länge, vier Leute, keiner von uns ist dabei, Sie übernehmen sozusagen die Verantwortung dafür, dass da der Zeitrahmen nicht überschritten wird und dass es auch sonst anständig zugeht in der Sendung. Und wir schlagen Ihnen dann aber die drei Kombattanten noch vor, das besprechen wir mit Ihnen. Titel der Sendung wäre das literarische Quartett. Und ja, er sagte, das klingt, ja, klingt verlockend und so. Und dann haben wir uns darauf verständigt, dass wir eben die Nasen nennen, die noch da mitmachen sollten. Das war in der ursprünglichen Besetzung Jürgen Busche. Das war die Frau Löffler, Sigrid Löffler. Und das war Helmut Karasek. Wobei ich gleich hinzufügen möchte, dass Helmut Karasek war der ausdrückliche Wunsch von Reich-Ranitzky. Denn der sagte, Karasek muss nur ein Buch von außen ansehen, dann kann er darüber reden. Das ist nicht sehr übertrieben, glaube ich. Mit Busche war er gar nicht, den kannte er natürlich von der FAZ, mit dem war er nicht so glücklich, und Frau Löffler kannte er nun überhaupt nicht. Aber das war meine trickreiche Erfindung, dass wir mit der Österreicherin Löffler dann vielleicht den ORF ins Boot bekommen als Co-Produzent. Aber ich will jetzt nicht gleich auf die erste Frage alles beantworten, was so zu beantworten ist. Reich-Ranitzky, Sie haben es erwähnt, kam von der Zeitung, vom Feuilleton, diesem Medium Fernsehen gegenüber. Gab es damals meiner Einschätzung nach noch größere Vorbehalte als vielleicht heute? Nicht so bei Reich-Ranitzky? Natürlich hatte er auch die traditionellen kulturkritischen Vorbehalte gegen das Fernsehen, aber er hatte natürlich auch andererseits die Überzeugung, wenn ich Fernsehen mache, ist das was anderes als das Fernsehen, was andere machen, nicht? Und so ist es ja dann auch tatsächlich gekommen. Also er hat das nicht artikuliert, weil er wusste ja, dass ich beim Fernsehen bin und sagte, na ja gut, das ist halt beim Fernsehen, das ist ja ein netter Mensch, ich habe ja gelegentlich auch für die FAZ geschrieben. Und das hat er nicht weiter artikuliert, aber ich war mir klar, dass er sich sagt, ich drehe das schon um, ich mache das schon nach meinen Vorstellungen. Zuchtmeister, fröhlicher Zirkusdirektor, wie würden Sie seine Rolle im Quartett beschreiben? Er war der Primgeiger, er war der Zuchtmeister, und er hat es auch tatsächlich immer fertig gebracht, dass die Sendung nie überzogen wurde. Er hat es auch fertig gebracht, dass die Sendung immer sehr lebendig war, denn das ist ja, wenn da einer von den Vieren ins Labern kommt, dann muss man ihn auch ausbremsen, sonst wird's langweilig. Und wir wissen das ja von anderen Sendungen, wo vier oder fünf oder sechs Leute sitzen, wenn da eine Laberbacke dabei ist, dann kann das so eine ganze Sendung stören. Und er hat da immer sehr gut und sehr geschickt Regie geführt. Und wenn das anfing zu plätschern, wenn die drei sich nicht stritten, dann hat er sofort den Streit provoziert, dann hat er gezündelt. Und das fand ich immer wunderbar. Man kann ja mit Fug und Recht wohl als großen Kommunikator bezeichnen. Und als solcher zeigte er sich dann ja auch den Schilderungen von Frank Schirmacher nach und den Schilderungen vieler anderer Weggefährten nach am Telefon. Haben Sie das auch selbst erleben können, wie er das Telefon als sein Instrument genutzt hat? Absolut, absolut. Er hat immer angerufen. Es war immer die Standardfrage am Telefon. Er hat nicht gesagt, hier Marcel Reich-Ranicki, sondern was gibt es Neues, Herr Wilms? Ach, Sie wissen nichts Neues. Ja, da hatte man schon das Gefühl, man ist ein schlechter Journalist, weil ein Journalist muss ja immer was Neues wissen. Und vor allem, es war natürlich ganz miserabel, es gab nichts Neues, was Reich-Ranicki nicht schon längst wusste. Ne? Und dann sagte er, da will ich Ihnen was Neues sagen. Und dann kam er mit irgendeiner Schote an, es war wunderbar. Nein, das Telefon, das Telefon war sein Instrument zu arbeiten damit. Sein Adressbuch oder sein Telefonbuch, da war die ganze Republik drin. Das müsste, wenn das ins deutsche Literaturarchiv kommt, dann haben sie die ganze geistige Republik der 70er, der 60er, 70er und 80er Jahre drin. Hm? Marcel Reich-Ranicki im Gespräch zu erleben, das war nicht nur im literarischen Quartett ein Ereignis. Er war ein Mensch, der die Bühne, den öffentlichen Auftritt liebte. Das konnte man auch am 13. Dezember 1993 in der Ludwig-Maximilians-Universität in München erleben, als Marcel Reich-Ranicki sich zu einem gewohnt lebhaften Gedankenaustausch mit seinem Großkritikerkollegen Joachim Kaiser traf. Also, wir wollen uns amüsieren. Meine Damen und Herren, wir beide haben ja einen etwas sonderbaren Beruf. Wir sind Kritiker. Als ich im Telefonbuch die Eintragung in Hamburg vor 30 Jahren wünschte, neben meinem Namen Kritiker, wurde das verweigert. Man bot mir an, Journalist oder Schriftsteller, beides behagte mir nicht. Kritiker hat man abgelehnt, dann sagte ich Literat, dann hielten sie mich für wahnsinnig. Also, ein sonderbarer Beruf. Er ist wohl sonderbar deshalb, weil es Jahrtausende lang Literatur gab ohne Kritik. Es ging alles gut. Die Kritiker waren gar nicht nötig. Vollkommen überflüssig. Die Antike kannte keine Kritik. Natürlich, eine Ästhetik wurde geschrieben, die andere auch, mal hier, mal in Athen, mal in Rom. Natürlich, wir sind gebildete Menschen, wir könnten sie gleich aufzählen, die bedeutenden Werke. Richtige Kritik war es nicht. Natürlich hat man nach den Premieren, die ja immer auch gleich die Dernieren waren, der Stücke von Sophokles oder Euripides, hinterher auf dem Marktplatz diskutiert. Aber eine richtig publizierte Kritik gab es nicht. Und im Mittelalter auch nicht. Wann beginnt die Kritik? Und das ist eine wichtige Frage und eine einfache Antwort. Ohne Gutenberg keine Kritik. Denn Kritik ist nicht eine Begleiterscheinung, Joachim Kaiser wird wahrscheinlich etwas widersprechen, der Literatur, sondern eine Begleiterscheinung, ein Produkt der Presse. Ohne Gutenberg hätte es sie gar nicht gegeben, die Kritik. Erst als Zeitungen entstanden, musste mitgeteilt werden, dass da Bücher irgendwo angeboten werden, erschienen sind. Und im Augenblick, wo in der Zeitung drin stand, das eine Buch, Autor, Titel, Preis und Seitenzahl, und beim anderen Buch, drei Zeilen der Inhaltsangabe, war das schon der Anfang der Kritik. Denn gleich hat der eine Verleger schon damals sich beschwert, dass der andere Verleger gut behandelt, besser als er behandelt wird. Ich glaube, die Kritik ist eine reine Presse, ein Presseerzeugnis. Wenn man heute sich überlegt, was ist das nun, welche Gattung ist sie zuzuschreiben, würde ich definieren. Kritik ist nicht Literatur. Sie kann Literatur sein, aber es ist nicht von vornherein beabsichtigt und geplant. Als Literatur, sie ist eine Mischung aus Journalistik und Wissenschaft. Das sind die beiden Komponenten, die unbedingt dabei sein müssen. Alle wissen wir, wenn Lessing Kritiken gemacht hat, oder Fontane oder Kerr, war es auch Literatur. Aber es muss nicht unbedingt, es muss Journalismus sein, es muss Wissenschaft sein. Die beiden Komponenten müssen drin sein. Ich hatte Angst, dass wir den Abend nicht füllen würden. Die habe ich. Die, Die habe ich jetzt nicht mehr und deshalb versage ich mir auch. Es gab in der Antike schon ein bisschen Kritik, das nannte man Satyrspiel. Verstehst du, wenn die großen Tragödien aufgeführt worden waren, dann wurden sie zum Schluss durch den Kakao gezogen, im Satyrspiel. Das war so die erste Form von Kritik. Und dann würde ich sagen, nicht nur der Gutenberg musste kommen, damit es Kritik geben kann, sondern vor allen Dingen der sozusagen der freie Bürger. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass der Kritiker ist ja sozusagen, nachdem die feudale und klerikale Setzung vorbei waren, nachdem die nicht mehr bestimmen durften, was ist, da erschienen die Tageszeitungen. Und Kritiker ist ja nichts, was man lernt oder wo man eine Ausbildung hat oder wo man sagt, so wie ein Chirurg wird, so wirst du Kritiker, du musst das und das und das und das machen, dann kriegst du ein Diplom, sondern das wissen die meisten Menschen gar nicht. Kritiken schreiben kann prinzipiell jeder, wenn er das Glück hat, dafür einen Verleger zu finden oder wenn er reich genug ist, ein Blatt zu haben. Das heißt, es kommt der Bürger und sagt, ich möchte mich auch dazu äußern und dass wir später so Spezialisten wurden und dass die Leute manchmal sagen, man versteht die Kritik ja gar nicht und so weiter, das sind schon schlechte Entwicklungen. Aber zunächst mal ist ganz klar, es äußert sich der bürgerliche Zeitalter, der freie Bürger sagt, so, ich möchte mich, und ich habe glücklicherweise auch die Zeitung, wo ich das kann, ich möchte mich dazu äußern. So fängt das an. Das heißt, es hat mit Gutenberg zu tun, aber auch mit dem Erscheinen. Ja, vielleicht wollen wir so eine Formulierung finden. Die Kritik ist eine Begleiterscheinung der modernen Presse und ein Produkt der Aufklärung. Marcel Reich-Ranitzky und Joachim Kaiser. Sie hören ein Bayern 2 Extra zum Tod von Marcel Reich-Ranitzky. Der Autor, Feuilletonist und Erfinder des literarischen Quartetts ist bei uns im Studio, Johannes Wilms. Herr Wilms, lassen Sie uns vielleicht einmal über die Wirkmacht von MRR reden. Peter Handke hat ihn als Leithund, als Schnüffler und Reißer in einer seiner Erzählungen schon in den 80er Jahren auftauchen lassen. Bei Günter Grass taucht er noch früher auf, 1972 im Tagebuch einer Schnecke. Dann 2002 natürlich Martin Weisers äußerst umstrittener Roman Tod eines Kritikers, eine nahezu unverhohlene Abrechnung mit demjenigen, dessen tönerne Literaturwart-Autorität Weiser in seinen Tagebüchern schon 1976 beschrieben hat. Also er hat sichtbar Spuren hinterlassen in der deutschen Nachkriegsliteratur. Er hat tiefe Spuren hinterlassen und vor allem natürlich auch erst recht mit seinen Fernsehauftritten, denn vorher war er ein Kritiker einer großen deutschen Tageszeitung und war deshalb eigentlich nur einem relativ kleinen Zirkel von Leuten bekannt, denen war Marcel Reich-Ranitzky ein Begriff, und er war immer ein gefürchteter Kritiker, weil, warum war er gefürchtet? Ich habe immer gesagt, er stellt einfache Fragen, um ganz einfache Antworten zu geben, und das hat den Leuten immer eingeleuchtet, und darin war er ein Meister. Er hat also keine großen Literaturtheorien entwickelt, sondern er hat an die Bücher, die er besprochen hat, einfache Fragen gestellt und hat einfache Antworten gegeben. Und das hat manchmal, war das für die Autoren dieser Bücher, wenn sie verrissen wurden, umso verletzender. Hat er es sich dabei nicht dann manchmal doch zu einfach gemacht? Er hat sich's sicherlich manches Mal zu einfach gemacht, das ist wohl wahr. Das ist natürlich auch eine Freude daran, eine Aussage durch Vereinfachung zu verschärfen, zuzuspitzen. Das ist natürlich eine Lust sozusagen auch. Und der hat er allzu häufig und gerne nachgegeben, ganz keine Frage, ja. Wir haben ja heute oft nur noch den unentwegt plappernden, liebenswerten Papagei vor Augen, als den ihn Peter Rümkopf mal beschrieben hat, aber der Hass, den ich schon ansprach, mit dem Handke und Weiser über ihn sprachen, der erzählt ja auch sehr viel von seiner Machtfülle. Können Sie die noch ein bisschen umreißen, diese Machtfülle? Wie weit ging sein Machtbereich? Ja, sein Machtbereich war natürlich, solange er auf die FAZ beschränkt war, war er schon enorm. Denn die FAZ ist ja gewissermaßen, das Feuilleton der FAZ war zu dieser Zeit, in der er fürs tätig war, also bis Ende der 80er Jahre, war das ja sozusagen das inoffizielle Organ der deutschen Intellektuellen in ihrer Gesamtheit, nicht? Das war sozusagen das Führungsorgan, die Pravda, der der deutschen Intellektuellen. Also was da stand, hatte Gewicht. Und die Kontroversen, die da gefochten wurden, prägten das geistige Leben der Republik. In dem Platz schrieben alle bedeutenden Geister, egal ob sie jetzt rechts oder links standen. Und das, die FAZ ist ja, denke ich, ja kein Geheimnis, ein eher etwas konservative Zeitung. Also das war das Feuilleton. Und er war natürlich innerhalb dieses Feuilletons neben dem Herausgeber oder mit dem Herausgeber die prägende Figur. Das heißt, er beherrschte die Machtstellung, die er mit diesem Feuilleton hatte, ausgesprochen gut. Und das hat er natürlich genutzt. Er war mit allen Verlegern bekannt und befreundet, mit allen Autoren bekannt und befreundet, mit allen, sagen wir mal, Leuten, die im intellektuellen Leben des Landes Einfluss und hatten, war er bekannt, befreundet, hatte deren Telefonnummer, konnte die anrufen, und die haben sich sicherlich in den meisten Fällen gehütet, ihm auf Bitten oder Forderungen entschieden zu widersprechen oder ihm die Bitten abzuschlagen. Also er hatte da schon eine, er hatte ein sehr dicht gewebtes Netzwerk. Und das ist Macht. Der Schriftsteller Maxim Biller kann es in puncto Streitlust wahrscheinlich locker aufnehmen mit Marcel Reich-Ranicki. Und dieser Maxim Biller hat 2009 in seinem Buch »Der gebrauchte Jude« ein durchaus ambivalentes Porträt Reich-Ranickis gezeichnet. Als 24-jähriger junger Journalist besuchte Maxim Biller MRR in seinem Büro der FAZ, wo er damals hospitierte. Und wie er sich an diese Begegnung erinnert, das erzählt er nun selbst. Maxim Biller. Ich wusste nicht viel über Reich-Ranicki. Er war Kritiker, er lispelte und er war davongekommen. Ich hatte ihn einmal im Fernsehen beim Bachmann-Preis gesehen, wo er so fremd wirkte wie ein Rabbiner in einer Kirche. Er redete schnell, er war direkt und er glaubte an seine eigenen Worte. Er hatte einen lächerlichen osteuropäischen Akzent, er schien hart zu sein, aber auch weich und am Ende doch wieder hart. Ihm fehlte der Sinn für falsche Höflichkeit, der deutschen Intellektuellen wichtiger zu sein schien als alles andere. Er war wie mein Vater und seine drei bekloppten russischen Brüder, die sich ständig anschrien und ins Leben hineinredeten. Er war, wie ich werden würde, ob ich es wollte oder nicht, aber er war auch bösartig. Ich wäre nicht ich gewesen, hätte ich nicht gedacht, seine dunkle, weltabgekehrte Seite habe damit zu tun, dass es einen wie ihn, so wie Rachel, so wie mich, in Deutschland eigentlich nicht mehr geben sollte. Ich schaltete das Diktiergerät an und fragte Reich-Ranicki, ob die Deutschen Humor haben. Dann fragte ich ihn, ob er einen guten deutschen Witz kenne. Und dann wollte ich wissen, ob er sich als Deutscher fühle. Wie rätselhaft, dachte ich, als er trocken erwiderte, Tucholsky und Kästner seien große Humoristen, denn die fand ich überhaupt nicht komisch. Witze kannte er keine, nicht einmal jüdische, und zu Hause, sagte er, fühle er sich nur in der deutschen Literatur. Ich dachte kurz an meine eigenen Geschichten. Ich wusste nicht, ob sie Literatur waren oder nicht, aber zu Hause würde er sich in ihnen bestimmt nicht fühlen. »Was gucken Sie so?«, sagte er. »Wie so?« »Mein Vater war ein polnischer Jude, meine Mutter eine deutsche, eine preußische Jüdin. Ich selbst bin in Polen geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Eine andere Antwort habe ich nicht.« Er redete um die Sache herum und mir wurde langsam einiges klarer. Damals, im Warschauer Ghetto, dachte ich, lagen jeden Tag 5 neue Typhustote auf dem Bürgersteig, wenn er morgens aus der Haustür trat, zugedeckt mit Zeitungen, in denen ihr Tod nicht mehr gemeldet werden konnte. Sie waren gestorben, weil sie Juden waren, und er wäre auch fast gestorben, 5-mal, 10-mal, 20-mal. Darum hatte er so wenig Interesse daran, Jude zu sein. Wahrscheinlich ging es ihm vor dem Krieg, als er in Berlin wie Helmut Freund das Fichte-Gymnasium besuchte, auch schon so. Wie gern wäre er Deutscher gewesen, das Walter-Rathenau-Prinzip, aber das ging jetzt wirklich nicht mehr. Und wenn doch? Also subtrahierte er sich seine Lebenswahrheit zurecht, wie so viele Davongekommene. Deutschland minus Hitler, Goebbels und Auschwitz gleich, Heine, Rilke und Thomas Mann. So, sagte Reich-Ranicki, das ist ja alles sehr interessant, aber wir müssen jetzt Schluss machen, zurück an die Arbeit. Wie bitte? Sie träumt schon wieder. Nein, ich denke nach. Er denkt nach. Schauen Sie lieber auf Ihren Zettel, junger Freund, vielleicht finden Sie dort noch eine Frage. Nein. Gut, dann war's das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau Dünkel, rief er ins Nebenzimmer, ich brauche die Korrekturen für morgen. Er wollte nicht wissen, worüber ich nachdachte, und er sah mich nicht an, als er mir die Hand gab. Er schenkte mir ein Buch, das Lauter Verrisse hieß, dann schob er mich aus seinem Büro. Wieso, überlegte ich, während ich auf den Fahrstuhl wartete, hat er mich nicht gefragt, ob ich Jude bin. Der Fahrstuhl kam, drinnen roch es nach Frauenparfum und Kantinenessen und ich dachte, jüdisches Schach. Soweit Maxim Biller. Marcel Reich-Ranitzkys große Liebe zur Sprache, zur Literatur und Musik des Volkes, das ihn vernichten wollte, das seine beiden Eltern und seinen Bruder im Konzentrationslager ermordet hatte. Wie erklären Sie sich diese große Liebe gerade zur deutschen Kultur, Herr Wilms? Ja, das ist natürlich die große Liebe aller, wahrscheinlich aller Ostjuden zur deutschen Kultur, wissen Sie. Das haben ja viele Juden aus dem Osten und Marcel Reichs Mutter war ja Preußin, also war im Grunde genommen Deutsche. Und natürlich war die deutsche Literatur viel reicher, sagen wir mal, als die polnische, war viel variantenreicher, viel figurenreicher, hat mehr Autoren von Rang. Und er hat seine Heimat, wie er sagte, eben in der deutschen Literatur gefunden, nicht in den unter den Deutschen, die waren ihm ziemlich wurscht egal. Und er hat sich auch nicht als Jude empfunden, sondern er hat seine Identität in der Literatur gesucht und gefunden. Und da als Kritiker war er der Gärtner in diesem Park. Hat die Bäume gestutzt und das Unkraut gejätet und so. Er hat also sozusagen diesen Garten, diesen Park, in dem er sich einrichtete, hat er immer kontrolliert und geordnet und gepflegt und gehakt und gerecht und gesprengt und gewässert und was man eben so mit einem Garten macht, den man liebt und den man schätzt und mit dem man lebt. Und so hat er mit der Literatur gelebt. Und das war sein Ein und Alles. Ja, richtig, ja. Auch der Schriftsteller Günter Herburger hat so seine Erfahrungen mit Reich-Ranicki machen müssen. 1969 wurde Herburgers Roman Die Messe von Marcel Reich-Ranicki verrissen. Hier Günter Herburgers Sicht auf den Verweser Reich-Ranicki. Als die selig gewordene Gruppe 47 einst in Brinsten residierte und wir uns zunächst selbstständig rüttelten Betten in einem Motel, an den Münzautomaten angebracht waren, hingaben, ereignete sich zu Lesungen folgender Kanon. Hans Meyer, entschlossen gescheit, stampfte ein oder lobte hübsche Bockleiterprosa für ältere Herren. Joachim Kaiser, selbstbegeistert noch gescheiter, benützte den Kammerton A zum Beweis des angeglichenen Gegenteils. Dann brach sich die Rede von Marcel Reich eine Bahn, verwarf alles, verkündete eine kurze Weltliteraturübersicht in kleinen Sätzen und relativierte gar nichts mehr. Es war ein Vergnügen. Mein erstes Buch über eine Generation her hat Reich gelobt, das zweite, ein umfangreicher Roman, vernichtet. Er nannte mich, abschätzig gedacht, einen grünen Heinrich, was heutzutage fast ein wenig hold klingt. Bald musste sich der Kritiker unaufhaltsam aufsteigend in Sicherheit bringen, besprach nur noch gängige Ware, propagierte Trends, Kurzschlüsse, errichtete ein eigenes Imperium. Feuilleton und Literaturbörse dankten es ihm. Immer häufiger lasen wir auf Reklameanzeigen seine Lobsprüche. Es gab sogar eine Zeit, dass Verdammungsurteile von ihm als verkaufsfördernd galten. Eine einzigartige Karriere via Macht. Günter Herburger. Ja, Herr Wilms, die Gruppe 47, gerade angesprochen, das war ja gewissermaßen die Ursuppe der deutschen Nachkriegsliteratur. Damals gab Reich-Ranicki gemeinsam mit Kaiser, mit Hans Meyer und mit dem unlängst verstorbenen Walter Jens den Ton an. Und diese frühe Wortführerschaft, die hat sich Reich-Ranicki dann auch nie mehr nehmen lassen. Das ist wohl singulär zu nennen, oder diese? Er hat sich in diesem ersten Quartett von Meyer, Kaiser, Tutti Quanti, hat er sich durchgesetzt, genau. Die hat er sich nie wieder leben lassen und hat alle die drei anderen an die Wand gespielt, hat sie überspielt, hat sie übertrumpft, weil eben, ich sagte es bereits, sein Trick war, er stellte die einfachen Fragen und gab die einfachen Antworten. Und das konnten die anderen drei nicht. Meyer schon gar nicht, Kaiser auch nicht, viel zu Glasperlen spielerisch. Und Jens, ja nun, der hat auch, der war dann im Professoral, ins Professorale verliebt und verstiegen. Und Reich Ranitzky fuhr dann immer dazwischen wie so ein Schachtelteufel und stellte die einfachen Fragen und sagte, meine Herren, es ist doch ganz einfach, es ist Mist. Ja. Sie haben ihn gekannt, Herr Wilms. Mochte er die Bezeichnung Literaturpapst eigentlich? Ich habe sie ihm gegenüber nie gebraucht, weil ich weiß nicht, man sollte einen Juden nicht vielleicht mit einem Funktionär, einem Würdenträger einer anderen Glaubensgemeinschaft dekorieren, um ihn zu kennzeichnen. Das ist, man hätte dann vielleicht dann eher hohe Priester sagen können oder so als Papst, aber gut, das hat sich so eingebürgert. Ich habe die Bezeichnung nie gebraucht, nein. Bayern 2 Extra zum Tod von Marcel Reich-Ranitzky. Wir haben den Schriftsteller Thomas Meinecke heute gefragt, an was er denken musste, als gestern die Nachricht vom Tode Marcel Reich-Ranitzkys uns erreichte. Übrigens auf einem eher ungewöhnlichen Wege. Frank Schirmacher hatte diese Meldung via Twitter in die Welt gesetzt. Aber jetzt Thomas Meinecke. Wenn ich an Marcel Reich-Ranitzky denke, fällt mir hauptsächlich eine Anekdote sozusagen ein. Das war die Beerdigung von Siegfried Unselt in Frankfurt. Und es hatte sich so eine Trauergemeinde, eine ziemlich große, um das geöffnete Grab, in dem der Sarg schon versenkt war, gebildet. Und das war so ein riesen Halbkreis, aus dem sich so eine Art Schlauch, eine Art Rüssel dann von den Trauernden auf das Grab zubewegte. Und irgendwie stand Marcel Reich-Ranitzky und seine Frau Hand in Hand außerhalb dieses Rüssels. Die standen einfach so auf der Wiese und an ihnen vorbeiging sozusagen dieser Zug der Trauernden, der Kondolierenden. Und ich fand das irgendwie ein wahnsinnig symbolisches Bild und dachte, um Gottes Willen, dieser Mensch ist nach wie vor sozusagen ausgeschlossen. Ich war nicht immer seiner Meinung, sehr oft nicht seiner Meinung. Aber das war ein bitterer Moment. Und dann war, ich weiß noch, Frank Schirmacher stand vor mir in diesem Rüssel und ging dann zur Seite und zog Reich-Ranitzky und seine Frau am Ärmel. Und auf diese Weise gerieten sie sozusagen noch in diesen Tornado derer, die auf das Grab zugingen und dann kondolierten. Und das war für mich so ein irre symbolischer Moment. Und es gipfelte dann noch damit darin, dass mir dann Reich-Ranitzky, nachdem man sozusagen kondoliert hatte und so halb unter den Büschen, in so Rhododendrenbüschen stand, mir dann Reich-Ranitzky und seine Frau vorstellte, also in so einer Art Verlegenheitsaktion. Kennen sie sich eigentlich? Und man dann so betreten nach hinten durch den Rhododendronbusch abtrat. Thomas Meinecke. Jetzt wird dieser Ausgeschlossene, von dem Meinecke spricht, selbst zu Grabe getragen werden. Am 26. September. Auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Johannes Wilms, war er auch Ihrem Eindruck nach ein Ausgeschlossener? Nein, das kann man nicht sagen. Ich fand ihn nicht, dass er ausgeschlossen war. Wann immer ich ihn in der größeren Öffentlichkeit sah, und das war vorzüglich auf der Buchmesse natürlich, war er immer der Mittelpunkt. Er war nie am Rande, sondern er war immer, wo er war, war die Mitte. Also da war der Brennpunkt, sagen wir mal so. Also er war immer umlagert von Leuten, die ihm etwa ihre Anerkennung zu erkennen geben wollten oder die ein Bewerbchen hatten, die von ihm was wollten, eine Förderung oder die ihn einfach kannten und die sich vor allem auch in dem Umstand, dass sie ihn kannten, gegenüber Dritten hatte man häufig das Gefühl, sonnten, nicht? Sie sagen, also ich kann jetzt zum Reich Ranitzky gehen und Marcel sagen, nicht? Das ist was Großartiges. Da fällt ein Glänzer auf mich, da werde ich bedeutender. Das war immer das Erlebnis bei den Buchmessen, das war, nein, ausgeschlossen, auf gar keinen Fall. Wir müssen das Leben von Marcel Reich-Ranitzky noch näher beleuchten. Jenes Leben, das entscheidend vom Holocaust geprägt war, von der Zeit im Warschauer Ghetto, wo Reich-Ranitzky auch seine Frau Theophila oder Toja, wie er sie nannte, kennenlernte. Eine Liebe, eine Ehe, eine Verbindung, die zweifelsohne eine ganz besondere war. Toja Reich-Ranitzky ist 2011 gestorben. Damit ging, Herr Wilms, ein Lebensverbund zu Ende, der wirklich ein besonderer war. Worin bestand das Besondere? Ja, das Besondere bestand darin natürlich in der Tat, dass die beiden waren nicht nur, wie man das bei einem alten Ehepaar erwartet, sie hatten sich nicht nur ausgesprochen, sondern sie hatten immer noch ein Gespräch miteinander. Und das war wissen Sie, wir alle können die Erfahrung des Ghetto nicht nachvollziehen. Er hat in seinen Erinnerungen darüber natürlich geschrieben, aber die gingen so tief. Ich war ja sehr gut mit ihm befreundet, die Zeit, die ich noch in Frankfurt war, und bin da häufig bei ihm eingeladen gewesen, war fast ein Kind des Hauses. Und ich kann Ihnen sagen, was mich immer wieder erschütterte, war, dass sie in der Wohnung es ist als Detail wichtig, das zu sagen. Sie hatten eine große Speisekammer und die war proppenvoll mit Dosen und Vorräten. Und das ist natürlich die Prägung des Ghettos, dass sie dann buchstäblich nichts zu fressen hatten. Das sollte man nicht nochmal haben. Nicht in einem Land, in einer Stadt, wo sie an jeder Ecke alles kaufen können, wie in Frankfurt. Nein, die Speisekammer war über alle Maßen gefüllt. Ich fürchte fast, ich musste das meiste davon wegschmeißen, weil das Verfallsdatum dann irgendwann überschritten war. Aber es war einfach diese Prägung aus dem Ghetto, und das hat die beiden auch zusammengeschweißt wie sonst was. Und sie haben sich bis zum Schluss immer was zu sagen gehabt. Und ich war erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass Marcel Reich-Ranicki den Tod seiner Frau doch noch die Spanne überlebt, die er überlebt hat. Ich hätte eher gedacht, das geht ganz schnell mit ihm jetzt zu Ende. Sich kennengelernt und geheiratet hatten Reich-Ranicki und seine Frau, eine geborene Langnas, im Warschauer Ghetto. Ihr von den Nationalsozialisten enteigneter Vater nahm sich am 21. Januar 1940 das Leben. Und an jenem Tag sollten sich Theophila Langnas und Marcel Reich-Ranicki auch das erste Mal begegnen und dann kurz darauf ein Paar werden. Davon berichtete Marcel Reich-Ranicki in seiner Autobiografie »Mein Leben«, ein Auszug. Noch standen wir erschrocken und unschlüssig am Fenster, da läutete schon jemand an unserer Wohnungstür. Der Doktor solle sofort kommen, denn der Herr Langnas habe sich aufgehängt. Vielleicht könne man noch etwas machen. Aber mein Bruder war gar nicht zu Hause. Bevor ich auch nur einen Augenblick überlegen konnte, was ich tun sollte, sagte meine Mutter: »Geh sofort hin. Der Langnas hat doch eine Tochter, ihrer muss man sich jetzt annehmen.« Schon auf der Treppe hörte ich die Stimme meiner Mutter: »Kümmere dich um das Mädchen.« Ich habe diesen Satz, diese Ermahnung, »kümmere dich um das Mädchen«, nie vergessen, ich höre sie immer noch. Die Tür zur Wohnung, in der die aus Lodz nach Warschau geflüchtete Familie Langnas kürzlich Unterkunft gefunden hatte, war halb offen. In der Diele bemühten sich zwei oder drei Personen, um die laut und, wie mir schien, feierlich, ja salbungsvoll klagende Frau Langnas. An der Wand lehnte, völlig aufgelöst, die 19-Jährige, um deren Willen ich gekommen war. Herr Langnas aus Lodz, der sich an diesem Tag das Leben genommen hatte, war noch ein Kind, als seine Eltern starben. Ein Onkel sorgte für seinen Lebensunterhalt, sonst blieb er sich selber überlassen. Ein Self-Made-Man also und kein Alltäglicher. Obwohl still und zurückhaltend, obwohl von seinen Ellenbogen keinen Gebrauch machen, war er geschäftstüchtig. Er wurde ein erfolgreicher und wohlhabender Kaufmann, Mitinhaber einer florierenden Textilfabrik. Dennoch war sein Selbstbewusstsein nicht stark ausgeprägt. Vielleicht hing sein Tod damit zusammen. Kurz nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurde er enteignet. Das Betreten seiner Fabrik, die nun ein Treuhänder verwaltete, war ihm untersagt. Am nächsten Tag hat ihn auf der Piotrkowska, der Hauptstraße von Lodz, ein deutscher Soldat geohrfeigt. Ein kräftiger, junger Mann in bester Laune. Warum? Vielleicht hat er von dem Juden Langnas den Hitlergruß erwartet, aber vielleicht kam es ihm gar nicht darauf an, nur hat er, weil er von seinen Vorgesetzten geärgert worden war, das Bedürfnis gehabt, jemanden zu prügeln. Damit begann der psychische Zusammenbruch des Herrn Langnas. Kaum nach Hause gekommen, sagte er, ihm blieb jetzt nichts anderes übrig, als Selbstmord zu verüben, und sprach davon, in den nächsten Wochen immer häufiger. Später, als Lodz Litvmanstadt genannt und dem Reichsgau Warteland angeschlossen wurde, flüchtete die Familie, ähnlich wie viele andere Juden aus Lodz, nach Warschau. Auch dort waren bei Herrn Langeners Anzeichen einer tiefen Depression zu beobachten, doch von Selbstmordabsichten sprach er nicht mehr. Man glaubte schon, er habe die Krise überwunden. Am 21. Januar gingen seine Frau und seine Tochter in die Stadt, um etwas zu besorgen. Nach einer knappen Stunde kehrten sie zurück. Es war zu spät. Der von einem fröhlichen deutschen Soldaten geohrfeigt worden war, hing an seinem Hosengürtel. Die beiden Frauen schrien auf. Die Tochter war dann schneller als die Mutter. Sie rannte aus dem Zimmer in die Küche, um ein Messer zu holen. Doch ihre Kraft reichte nicht aus, den Gürtel zu durchschneiden. Erst der Notarzt schaffte es, der sonst nichts mehr tun konnte. Da war ich schon in dieser Wohnung, von der weinenden Tochter des Toten in ein anderes Zimmer geführt. Jetzt saß ich neben ihr, neben Theophila Langners, die ihrem ein wenig prätentiös klingenden Vornamen das schlichte Diminutiv Toscha vorzog. So unvergleichbar unsere Situation. Wir waren ihr beide nicht gewachsen. Wir waren beide überfordert. Sie wusste seit 10 Minuten, dass sie keinen Vater mehr hatte. Soweit eine der vielen eindrücklichen Szenen aus Marcel Reich-Ranitzkys Autobiografie »Mein Leben«, ein Buch, das zum Bestseller und später auch verfilmt wurde. Herr Wilms, sicherlich eine der erfolgreichsten Autobiografien überhaupt der deutschen Nachkriegszeit, 1,3 Millionen Mal verkauft. Worin liegt für Sie die Qualität dieses Buchs? Ja, das Buch war ein großer Erfolg. Worin liegt die Qualität dieses Buchs? Es ist einfach die Schilderung eines Lebens in einer Eindringlichkeit, wie man es hierzulande ja von niemandem noch zuvor je hat lesen können. Ich meine, wer hat das Ghetto überlebt? Wer hat darüber geschrieben? Wer hat dann nach der Flucht aus dem Ghetto, die ja an ein Wunder grenzte, das war ja sozusagen, die Kolonne war formiert zum Abtransport in ein Vernichtungslager, gelang den beiden, Toscha und Marcel Reich-Ranitzky, die Flucht und lebten dann fast ein Jahr im Untergrund in Polen, wurden da versteckt und dann und so weiter. Das ist ja ein Leben, das man sich ja gar nicht abenteuerlicher oder romanhafter oder schrecklicher vorstellen kann, und das ist natürlich ein Grund für den Erfolg dieses Buches, natürlich abgesehen davon, dass der Autor, von dem man ja bruchstückweise, andeutungsweise wusste, was er für ein Schicksal hatte, das hatte man jetzt auf einmal als große Konfession vor sich liegen. Das war beeindruckend. Ironischerweise, Autobiografien mit dem Titel Mein Leben gibt es ja zwei berühmte andere, nicht minder erfolgreiche. Die eine hat Richard Wagner verfasst, wie wir wissen, ein bekennender Antisemit, und die andere ebenfalls ein Jude, nämlich Lev Bronstein, besser bekannt als Trotzki, der Schöpfer der Roten Armee. Also Reich-Ranitzky hat dann die dritte erfolgreiche Biografie unter dem Titel Mein Leben vorgelegt. Ja. Wir wollen noch einen Ausschnitt hören aus Mein Leben, wo Reich-Ranitzky von dem erzählt, dem er und seine Frau ihr Überleben verdanken, der ihnen nämlich unter Lebensgefahr Unterschlupf gewährte, in seinem Keller. Es war der Schriftsetzer Bolek. Bolek machte einen soliden, einen sympathischen Eindruck. Er begrüßte mich höflich und freundlich. Rasch bot er mir ein Gläschen Wodka an, das ich schwerlich ablehnen konnte, obwohl mir ein Stück Brot entschieden lieber gewesen wäre. Von Beruf war er Setzer, er hatte eine besonders schöne Handschrift und er schrieb, damals in Polen unter einfachen Leuten eine Seltenheit, orthografisch einwandfrei. Er war, obwohl ich ihn nie mit einem Buch in der Hand gesehen habe, ein gebildeter Proletarier. Dass er während der Okkupation zu den zahllosen Arbeitslosen gehörte, versteht sich von selbst. Druckereien waren im Generalgouvernement so gut wie überhaupt nicht in Betrieb. Kaum hatten wir uns eine Viertelstunde unterhalten, da verblüffte mich Bolek mit einem ganz schlichten und ganz ohne Nachdruck gesprochenen Satz. »Es wäre doch so schön, wenn Sie diesen schrecklichen Krieg hier bei uns überleben könnten.« Er sagte es im Juni 1943, und so ist es auch geschehen. In seinem jämmerlichen Häuschen haben wir die deutsche Besatzung überlebt. Hier wurde unser Leben gerettet. Von Bolek, dem Setzer, und von Genia, seiner Frau. In Boleks Häuschen gab es zwar elektrisches Licht, aber es wurde in dem ganzen Vorort oft abgeschaltet. Man war dann auf Petroleum- oder Karbidlampen angewiesen, von denen man nur Gebrauch machte, wenn es für die Arbeit, also für das Herstellen von Zigaretten, die Bolek dann verkaufte, benötigt wurde. So schlecht diese Beleuchtung auch war, billig war sie keineswegs. Also saß man im Dunkeln und unterhielt sich über alle möglichen Dinge, stets lauschend, ob sich nicht jemand dem Haus nähere. Eines Tages kam Boleks Frau auf die Idee, ich solle mal was erzählen, am besten eine spannende Geschichte. Von diesem Tag an erzählte ich täglich, sobald es dunkel geworden war, dem Bolek und seiner Genia allerlei Geschichten. Stundenlang, wochenlang, monatelang. Sie hatten nur einen einzigen Zweck, die beiden zu unterhalten. Je besser ihnen eine Geschichte gefiel, desto besser wurden wir belohnt. Mit einem Stück Brot, mit einigen Mohrrüben. Ich habe keine Geschichten erfunden, keine einzige. Vielmehr erzählte ich, woran ich mich erinnern konnte. In der düsteren, kümmerlichen Küche bot ich meinen dankbaren Zuhörern schamlos verballhornte und auf simple Spannung reduzierte Kurzfassungen von Romanen und Novellen, Dramen und Opern, auch von Filmen. Ich erzählte den Werther, Wilhelm Tell und den zerbrochenen Krug, Immensee und den Schimmelreiter, Effi Briest und Frau Jenny Treibel, Aida, Traviata und Rigoletto. Mein Vorrat an Themen und Geschichten war, wie sich erwies, enorm. Er reichte für viele, viele Winterabende. Ich konnte mich davon überzeugen, welche literarischen Figuren und welche Motive auf einfache Menschen wirken. Bolek und Genia war es ganz gleichgültig, von wem die Geschichte über den alten König stammte, der sein Reich unter drei Töchtern aufzuteilen gedachte. Den Namen Shakespeare hatten sie nie gehört, aber mit dem König Lear hatten sie Mitleid. Bolek dachte, wie er mir nachher verriet, an sich und seine Kinder, obwohl er buchstäblich nichts zu vererben hatte. Die Überlegungen und Konflikte Hamlets waren ihm hingegen fremd. Aber Kabale und Liebe hat ihn ernsthaft aufgeregt. Weißt du, ich habe diesen Wurm gekannt. Genau so einer hat in unserer Druckerei gearbeitet. Zu meiner Verblüffung hat auf ihn den größten Eindruck ein ganz anderes Drama gemacht. Wohl auch deshalb, weil ich es mit besonderem Engagement und vielleicht besonders anschaulich erzählt habe. Als ich fertig war, äußerte er sich klar und entschieden. Der Teufel soll die Deutschen holen, alle zusammen. Aber dieser Herr Hamburg, der gefällt mir. Er hat Schiss vor dem Tod, wie wir alle. Er will leben, er pfeift auf Ruhm und Ehre. Ja, das gefällt mir. Ich sage es dir, dieser Deutsche, der Teufel soll sie alle holen, ist der mutigste von ihnen. Er hat Angst, aber er schämt sich nicht. Er redet offen von seiner Angst. Solche, die leben wollen, die lassen auch andere leben. Ich glaube, dieser Herr Hamburg trinkt gern ein Gläschen Wodka und er gönnt auch anderen ein Gläschen. Schade, dass er nicht jetzt der Kommandant von Warschau ist. Dieser Deutsche, der Teufel soll sie alle holen. Er würde niemanden hinrichten lassen. Komm, trinken wir auf die Gesundheit des deutschen Herrn Hamburg. Er schenkte ein. je ein Gläschen Wodka, ausnahmsweise auch für Toscha und für mich. Jedes Mal, wenn ich am kleinen Wannsee bin, denke ich an Bolleck, der die Deutschen zu allen Teufeln wünschte und der auf das Wohl des Prinzen Friedrich von Homburg drang. Ich verneige mich im Geist vor dem preußischen Dichter, der hier sein Leben beendete, und vor dem Warschauer Setzer, der sein Leben aufs Spiel setzte, um das Meinige zu retten. Marcel Reich-Ranicki, Johannes Wilms, da merkt man auch die große erzählerische Gabe einfach dieses Kritikers, oder? Ja, natürlich. Das merkt man. Ich meine, er sich darstellt in der Rolle einer Scheherazade, die da Nacht um Nacht Geschichten erzählt, also nacherzählt, Dramen nacherzählt, Opernstoffe nacherzählt, Romane, Novellen etc. etc. Einfach um sich sozusagen eine Frist zu stunden, der seinen Gastgeber, seinen Beschützer bei Laune zu halten. Das ist schon finstere große Literatur, natürlich, ja. Wir machen einen zeitlichen Sprung und gehen ins Jahr 1958, in jenes Jahr, in dem Marcel Reich-Ranicki nach Deutschland übersiedelte. Er ist interessanterweise nie mehr in seinem Leben nach Polen zurückgekehrt. Auch das mag seine Gründe haben. Er lernte in Hamburg, wo er zuerst dann war, sehr bald Siegfried Lenz kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte. Siegfried Lenz hat ihn dann mal in einer späteren Erzählung, die er ihm auch gewidmet hat, als den großen Zackenbarsch charakterisiert. Von diesem Tier heißt es darin, dass er sich durch keinen Köder verführen lasse, mithin unbestechlich sei. War Reich-Ranicki unbestechlich? Das kann ich mit dieser Bestimmtheit nicht sagen. Ich sage immer, ein jeder ist bestechlich, es kommt nur auf die Größe der Summe an. Und ich fürchte, da machte auch Marcel Reich-Ranicki, ohne seinem Andenken nahe treten zu wollen, vielleicht doch auch keine Ausnahme. Es war nur die Frage der Größe. Also nicht für ein Linsengericht, da war er sicherlich nicht bestechlich. Und auch nicht für ein Gläschen Wodka, das auch nicht. Aber ich möchte vermuten, dass... Wissen Sie, mit dem Siegfried Lenz ist ja was Eigenartiges. Er hat, glaube ich, alle Literaten besprochen, kritisiert, aber er hat nie ein Buch von Siegfried Lenz kritisiert. Er hat über ihn nie eine Kritik geschrieben, er hat gesagt, das ist mein Freund, nie schreibe ich über eines seiner Bücher eine Kritik. Und das hat er auch, daran hat er sich gehalten. Das ist ja auch eine ehrenwerte Haltung. Das ist eine ehrenwerte Haltung, ja. Was, Herr Wilms, und damit kommen wir schon allmählich zum Ende, was bleibt Ihrer Meinung nach vom Werk Reich-Ranickis? Das ist schwer zu sagen. Wissen Sie, ich glaube, gerade bei einem Mann wie Reich-Ranicki ist das Erlebnis des Werks untrennbar mit seiner Erscheinung, seiner Ausstrahlung, seiner Sprache, wie er die Sprache führte, verbunden. Ich glaube nicht, und damit wäre er... reiht er sich ein, die große Reihe anderer Kritiker vor ihm, die verstorben sind. Man liest Kritiken nicht mehr. Kritiken sind etwas für den Tag geschriebenes. Und bei Reich-Ranicki war es in extrem so, dass seine Kritiken vor allem auch immer mit seiner Person verknüpft waren und dem Erlebnis seiner Person. Und das ist ja durch das Fernsehen, durch seine Auftritte im Literarischen Quartett ist das ja sozusagen eingeprägt. Aber das... Kritiken von Marcel Reich-Ranicki zu lesen, sind ja etliche in Büchern gesammelt erschienen. Ich glaube, es verspielt sich ganz schnell. Wir hatten ja so einen ähnlichen Fall bei der FAZ mit dem Großkritiker, der die FAZ dem Dritten Reich in Paris hatte und der dann nach dem Krieg wieder in Frankfurt tätig war. Friedrich Siburg. Bitte? Meinen Sie Friedrich Siburg? Ja. Friedrich Siburg, dessen Bücher... laufen auch nicht mehr. Die waren in einer Zeit gebunden und heute liest kein Mensch mehr die Kritiken von Friedrich Siburg. Also es ist keine Referenzgröße. Einen seltenen Vogel, einen rara avis, hat Robert Gernhardt Marcel Reich-Ranicki mal mit Horaz bezeichnet. Und ich denke, dem kann man sich sofort und uneingeschränkt anschließen. Eine Instanz ist gegangen, die die deutsche Nachkriegsliteratur wie kein anderer geprägt hat. Das war ein Bayern 2 Extra in Memoriam Marcel Reich-Ranicki. Ich danke unserem Studiogast Johannes Wilms sehr fürs Kommen und für seinen Blick auf den Verstorbenen. Im Namen von Redaktion und Technik verabschiedet sich Knut Kortzen. Das letzte Wort aber soll er selbst haben. Der, dem wir so viel verdanken. Marcel Reich-Ranitzky. Wann darf oder soll der Kritiker einen Autor verreißen? Naja, Kritik ist eine pädagogische Disziplin. Jeder Kritiker, ganz gleichgültig, ob Literaturkritiker oder Musikkritiker oder Kunstkritiker, will den Leser belehren. Das ist ganz normal. Es gibt keine Kritik ohne pädagogische Intention. Die Literatur, die Barbarei und die Liebe. In Memoriam Marcel Reich-Ranitzky. Ein Bayern 2 Extra.